Hier ist Pogo Radio im Bermuda-Funk. Auf der Frequenz 105,4 in Heidelberg und 89,6 in Mannheim. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Rüdi Himmelsberger. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger und wenn das heute nicht der 2.7. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute Abend ja sehr viele Menschen, weil es ist heute eine Live-Übertragung meiner Geburtstagsparty, meiner 44. Geburtstagsparty, eine Live-Übertragung und der Saal ist voll. Brechend voll, ja. Die 17 Quadratmeter sind bis auf den letzten Quadratzentimeter hervorragend ausgenutzt. Die stapeln sich hier. Ja. Und hier an dem Mikrofon, weil so viele Mikrofone wie Menschen hier im Raum sind, haben wir nicht. Deshalb bitte ich gleich mal Justus ans Mikrofon. Ja, hallo, ich bin der Justus Frustus. Ich freue mich, hier zu sein. Alles Gute zum Geburtstag, Rüdi. Sehe gerade schön Asselpunk-mäßig für die Sendung aus, weil ich mal gerade wieder so einen kleinen Zombie-Punker gespielt habe, so einen Trash-Film. Und live von der Nachvertonung zu dir gekommen. Freue mich riesig, hier zu sein. Ja, aus Wermelskirchen? Nee, aus Wuppertal, ne? Mittlerweile Leverkusen, ja. Leverkusen. Der Film wurde aber in Wuppertal gedreht. Ah ja, Zombiefilm aus Wuppertal. So sieht's aus, ja. Ja. Wir haben jetzt also heute am Mittwoch, wenn wir jetzt mal ganz genau nehmen, haben wir eine Premiere im Cinemax Wuppertal von neuen Zombie-Kurzfilmen. Und ja, geht's auf jeden Fall heiß zur Sache. Kurzfilm heißt wie kurz? Unserer ist jetzt 13 Minuten geworden, wird sich bei den anderen Gruppen auch in dem Rahmen befinden. Ja, weil nicht mehr Drehbuch da war oder warum macht man Kurzfilm? Nicht mehr Zeit und nicht mehr Budget. Ah, irgendwann kann keiner mehr sein Taschengeld oder sein Harz in die Runde werfen und dann ist halt vorbei. Ja. Ja, deshalb ist die Pogo-Radio-Sendung auch nur eine Stunde lang und keine 5 Stunden. Aber mal schauen. Ja, und der Chris ist auch da. Hallo. Hallo Chris. Hallo Rüdi. Wie geht's dir? Gut soweit. Ja. Ja, was soll ich sagen? Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke. So. Und schreibst du wieder eine Kolumne im Plastic Bomb? Wenn was kommt. Da war ja irgendwie gerade so ein bisschen so Pause bei dir. Da war vorletztes Mal eine Pause. Ach so, hast du wieder eine geschrieben? Ja. Ah, ich bin da nicht und so... Und ich habe eine Lesermail bekommen, die 5. in 10 Jahren. Also ich bin ein bisschen stolz. Ja? Ja. Was stand drin? Dass ich Scheiße geschrieben hätte. Ach. Ja. Das passiert normalerweise nur, wenn man die Onkels beleidigt. Ja, und ich habe ein akustisches Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich muss es hier mal vorführen. Achtung. Nämlich vom Dietmar. Achtung. Ja, das ist ein Scheißhaus, wo sich so eine Gummimasse drin befindet. Und wenn man da mit dem Finger reindrückt, dann klingt es authentisch. So, wie bitte? Ach, er hält es in die Webcam. Genau. Die Chinesen wollen Weltmacht werden. Ja. Deckel ist abgeflogen. Ja, das ist dir abgeflogen wahrscheinlich. Dir darf man nichts in die Hände geben. Ja, Und ihr seht das in der Webcam für die Leute, die bei Bermudafunk zuhören, die sehen es leider nicht mehr, weil die Sendung vor 2 Tagen aufgezeichnet worden ist. So ist es halt mit der Technik. Und was ist passiert? Nichts passiert. Alles klar. Ja, wir machen jetzt musikalisch weiter. Two Sick Monkeys mit dem Lied Bullshitter. Wir sind wieder hier. Ja, die Party, das ist immer so eine Sache. Ne? Die Leute denken immer, je mehr Leute da wären, umso besser wäre die Sendung. Aber ich mache jetzt hier gerade den Beweis. Man ist dann halt auch nicht so konzentriert. Ja, am besten ist eigentlich, wenn niemand da ist, also wenn du auch nicht da bist. Ach so. Ja, also eigentlich solltest du mal eine Sendung machen, wo einfach nur die Mikros da stehen. Da oder aus dem Fenster hängen. Da hast du immer sehr, sehr eigensinnige Ideen. Ach, finde ich nicht. Nee. Ich finde das normal. Also. Interlude. Ja. Wunderbar. Prost. Kann man eigentlich die Sendung, kann man den Film dann irgendwann im Internet irgendwie bei YouTube anklotzen? Oder? Ja, wir werden uns dafür einsetzen. Ja. Es kommt jetzt eine DVD raus, aber es kauft ja eh keiner außer den Beteiligten und ihren Eltern. Deswegen werden wir es ziemlich schnell uploaden. Ja, weil es ist alles andere ist ja bescheuert eigentlich. Das macht keinen Sinn, nein. Das macht keinen Sinn. Wer will eine DVD? Außer du bist wirklich so ein Kultregisseur und packst das irgendwie in so eine 10 Kilo schwere Stahlbox. Mund eingraviert. Ja. Da macht das und vergrabst die vorher noch 10 Jahre. Auf dem Friedhof oder so. Ja, klar. Ja. Auf dem Friedhof deiner Vorbilder und gräbst sie dann nochmal aus und tust sie dann irgendwie. Dann kannst du vielleicht 50 davon verkaufen. Was sind deine Vorbilder? Meine Vorbilder? Ja. Christoph Schlingensief. Mhm. Helge Schneider natürlich. Mhm. Und Serdar Somuncu auf jeden Fall. Der Mann hat auf jeden Fall mein Denken befreit. Ja. Ich wäre seitdem sehr gerne Türke. Ja? Ja. Benim Anim Justus Bey. Aber mehr kann ich leider nicht. Ich glaube, hier sind auch ein paar Menschen im Raum, die auch Türkisch können. Ja. Ja. Was hat er gerade gesagt? Aber der sieht schon sehr enttürkt aus. Also ich wäre gerne so ein richtiger Türke. Ja. Juhu! Okay, da ist gerade eine Bierpulle umgekippt. Das macht nichts. Das Mischpult. Emre, komm doch etwas näher oder nimm einfach das Mikrofon. Hallo, ja, genau. Ich bin der Türke hier. So, was hat der Justus gerade eben gesagt? Haben wir nicht gehört, du hast so viel gesagt. Ich heiße Herr Justus. Benim Anim Justus Bey. Wie bitte? Benim Anim Justus Bey. Justus Bey, hallo, merhaba. Ja, das war's dann auch schon. Von der Volkshochschule. Cool. Einmal hingehen, danach proben. Die Nathalie war auch Volkshochschule. Ja. Ja. Ja. Arbeiteruni. Benim Ben Adim Nathalie, merhaba. Hanim. Super. Oder? Merhaba ist auch mein Lieblingssupermarkt. Ja, wir haben hier jetzt auch nicht nur Leute hier im Studio sitzen, sondern es gibt auch noch Leute außerhalb, die über einen Chat mitmachen. Zum Beispiel der Doof, der hockt gerade daheim nackt am Computer und hat gerade sich einen Liedwunsch gewünscht, nämlich Humanabfall, das Lied Frühling. Habe ich leider nicht gefunden. Deshalb spiele ich jetzt ein Lied, auch was mit Frühling zu tun hat, nämlich vom KFC, Im Frühling an der Wolga. Oh, ist eigentlich ein scheiß Lied, ne? Also, oder? Sagt mal was dazu. Ja. Unmotiviert. Nee, wer ist unmotiviert? Das Stück. Das Stück, ja, ja, klar. Unmotiviert. So, wollt ihr mal die Mikros weitergeben? Du nicht, du, dein Kabel ist zu kurz, aber du kannst zum Beispiel dein Mikro weitergeben. Ja, mach ich mal. Wie weit geht das? Ja, das ist so weit das Kabel reicht. Soweit die Kabel uns tragen. Hallöchen. Hallo. Ja, das ist die Julia. Die Julia, die war ja auch schon in der Sendung gewesen. Die hat aus Japan berichtet. Das stimmt. Ja. Damals. Damals noch. Als wir noch jung und frisch waren. Ja. So war das. Ja, jetzt habe ich alles vergessen, was aus Japan ist. Du musst die Sendung nachhören. Ah, ja, das mache ich mit dem neuen App. Mache ich das am besten. Ne? Genau. Und der Chefprogrammierer der neuen Pogo-Radio-App sitzt hier auch im Raum. Ja, das ist der komische Kauz mit dem Kapuzenpulli. Genau. Ein Hacker. Ein Hacker ist er. So, das sind die also. Ja, jetzt bin ich völlig unvorbereitet und weiß gar nichts zu erzählen, Rüdi. Ach so, hättest du es vorher dann irgendwie dir was einfallen lassen? Irgendwelche Themen oder sowas? Ich hätte mir dann eine Lebensgeschichte ausgedacht, die interessant ist und spannend und abwechslungsreich. Das hast du letztes Mal schon gemacht. Ja, eben. Ja. Das, sowas kann ich. Ja. Ja. Ja, hier gibt es auch noch Menschen, die vielleicht Werbung für ihre Band machen könnten. Ja, genau. Kommando Petermann zum Beispiel oder der dumme August. Könnte man, ja. Ja. Muss man aber nicht. Das ist jetzt gerade Sascha, Sänger der Band Kommando Petermann. Ja, dann machen wir mal Werbung. Wir schreiben auch gerade fleißig neue Songs, haben schon wieder zwei zusammen in den letzten zwei Jahren. Und ja, bald kommt was Neues. Ja, richtig, genau. Also wir müssen noch eine Woche darauf warten. Nein, nicht mehr spielen vor der Reunion. Ja. Im September ist die Reunion übrigens in Speyer, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt, habe ich gelesen. Ja. Oder Landau, genau. Ja. Die letzte Nacht der ungehemmten Liebe ist das Motto. Spielen auch Geldet Nelt. Ja, ich glaube. Und das ist das letzte Aufgebot für die Snickerdoodles, was da abgehalten wird. Ach, die lösen sich danach auf, oder was? Ja. Ne. Wer mit Kommando Petermann gespielt hat, löst sich danach auf. Das wären nicht die Ersten. Das wären nicht die Ersten, das stimmt, ja. So, wir machen jetzt musikalisch weiter. Ich hätte da noch einen Kracher anzubieten, nämlich die Band Zoo Party aus Schweden. Ich verlose jetzt auch gleich diese wunderbare CD an die Menschen hier, die jetzt hier sich gerade hier im Studio befinden. Weil sonst brauche ich es nicht verschicken, dann kann ich es eben gleich in die Hand drücken. Der Schwabe. Ja, der Schwabe. Ja, so sieht es aus. Das ist Rassismus übrigens, ne? Ja, das ist okay. Ja. Zoo Party heißt die Band und Angry La heißt das Lied von der Platte Appen 9. Das war die Band Zoo Party. Und jetzt wird hier live die CD verlost. Meine Frage an euch, liebes Publikum, hier drinnen, nicht da draußen. Ey, hört doch mal zu. Ich mache hier gerade ein Dings, ne? Also, ihr bekommt die CD hier, wenn ihr rausfindet, wenn ihr erratet, was für eine Farbe mein Schlüpper hat. Was? Rosa. Braun-gelb. Giftgrün. Nein. Schwarz. Nein. Pink? Weiß? Nein. Von allem etwas? Gar keiner. Zieh dich aus. Dürfen wir mal nachgucken? Gar keiner. Nein. Du müsst es erraten. Ich mach das mal grad. Du müsst es erraten. Du müsst es erraten. Das ist total Spack da. Ja. Okay. Ja, ich würde ja gucken, aber es sitzt zu Spack leider. Okay, die Antwort wäre gewesen grau. Habe ich auch gesagt. Wer hat es gesagt? Ich. Du, okay, hier, CD. Zu Party. Hey. Ja. Gelobte Zeit. Ja. Fünfmal oder so. Zählt nichts. Ich habe gewonnen und du nicht. Das kann er jetzt wieder machen. Wird schon stimmen. Das Passwort von mir. Möchte jemand eine CD? Nee. So. Wir machen jetzt hier auch, weil das ja hier eine Geburtstagsparty ist, machen wir also Geburtstagsspielchen zur allgemeinen Erheiterung und zur Auflockerung der Gäste. Wir machen ein Karaoke. Yeah. Und wer eignet sich besser als Karaoke-Sänger als der Justus? Oh, wir voll die Nesseln gesetzt. Ja, genau. Was hast du denn für einen Vorschlag? Ich habe einen Vorschlag. Und zwar gibt es ja das berühmte Lied von Udo Jürgens. Das mit 66 Jahren fängt das Leben an. Du musst allerdings schaffen, dann, wenn der 66 steht, musst du 44 singen. Das ist total schwierig. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nämlich hin. Oh, aha, aha, aha. Dafür nicht äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Und zieh meinen Bauch ein und mach auf heiße Tür. Oh, aha, aha, aha. Und sehen mich die Leute entrüstet an und streng, dann sag ich, meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. 44 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 44 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 44 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 44 ist noch lang nicht Schluss, das denkst du. Er kauft sich ein Motorrad, aber erst später, Moment. Kauft sich ein Motorrad und einen Lederdress und fegt durch die Gegend mit 110 bis 30 PS. Oha, aha, aha. Er singt im Stadtpark Lieder, dass jeder nur so staunt und spielt dazu Gitarre mit einem irren Sound. Oha, oho, aha. So, ich würde sagen, das war schon sehr gut. Das war schon sehr gut. Applaus. Vielen Dank. Dankeschön. Applaus, Dankeschön. Applaus, Applaus, Applaus. So, wer ist der Nächste? Mann, war das spontan. Wer will auch Karaoke singen? Hier, Kinders. Ja. Bestimmt. Ja, wir können... Emre mit Simultanübersetzung. Ja, ihr könnt euch ein Lied ausdenken. Die Vera möchte, sie hat gerade hier geschrieben. Ah, die Vera. Ja, Vera. Genau. Dann sag mal einen Titel. Du hast gesehen, dass ich geschrien habe. Sag mal so einen typischen Karaoke-Titel. Sag mal so ein... Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Ehrlich? Irgendwas, was 10 Minuten lang ist. Dann wechselt ihr mal die Stühle. Ja. Instrumental. Das Mikro kannst du gerade einen Yusuf weitergeben. Ja, die Julia singt mit mir. Ach so, Frauen singen immer zu zweit, gehen auch zu zweit aufs Klo. Ja, natürlich. So wie man es kennt. Also nee, aber da müsst ihr. Nee, aber einer muss herkommen. Du zu wegen Mikrofon, sonst geht es nicht. Ja, genau. Juhu. So, jetzt sag mal irgendwie einen Titel, den suche ich jetzt hier. Sag was, egal. Egal. Was wollt denn, was könnt dann? Könnt ihr. Wir können nix. Nix. Nix. Alexandra Jürgens hat ein schönes Lied. Meinst du? Wer ist das? Karaoke. So, jetzt mal gucken. Ich dachte, du wärst vorbereitet. Vorbereitet. Das sind nur Anfänger vorbereitet. sind die mit mehr Hörern draußen als drin. Alle, nee, Andrea Jürgens heißt die, glaube ich. Andrea Jürgens. So. Du bist heute Jürgens fixiert, ey. Ja. Jürgen? Ist mir halt gerade so eingefallen. Was soll die Scheiße? Wir tanzen Lambada. Das wäre doch was. Von 1990. Keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Kennst du das? Ich kenne das nicht. Nee. Ja, doch. Nee, da müssen wir irgendwas raussuchen, was ihr kennt. Ihr müsst doch irgendwie ein Karaoke-Lied kennen. Ja, alles, aber nicht Andrea Jürgens. Ja, was gibt's denn da? Bett im Kornfeld oder so ein Schild? Bett im Kornfeld, okay. Bett. Danke, im danke Natalie. Danke für Natalie. So, jetzt mal gucken hier. Ich gebe das Mikro weiter an, Frau Kehrmann. So, alles klar. Ja. So, jetzt geht's los. Sommerabend, über blühendem Land, schon seit Mittag stand ich am Straßenrand. Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. Auf einem Bad kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedauere dich sehr, doch ich lachte und sprach, ich brauch keine weichen Daumen. Ich kann doch nicht lesen, der Rüdi ist im Bild. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Die Rillen singen. Und es duftet nach Heu, wenn ich träume. Ein Bett im Kornfeld. Zwischen Blumen und Stroh und die Sterne leuchten mir sowieso. Ein Bett im Kornfeld mach ich mir irgendwie ganz alleine. Wo? Etwas später lag ihr Fahrrad im Gras und so kam es, dass sie die Zeit vergaß mit der Gitarre. Hab ich ihr erzählt von meinem Leben. Hallo Mariella. Hallo. Bei Marie, sie, es ist höchste Zeit, schon ist es dunkel, mein Weg ist noch weit. Doch ich lachte und sprach, ich hab dir noch viel zu geben. Oh yeah. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, es ist Sommer. Und das geht ganz schön lange. Ja, und jetzt, ja, super. Neuen Gast. Ja, genau. Die Mariella steht hier und die möchte jetzt das Mikro von mir übernehmen. Ich bin taubstumm. Keine Witze. Ja. Hallo Mariella. Ich möchte nicht, danke. Ich möchte nicht. Mariella, ja, meine Damen und Herren. Dann als nächster Partyspaß machen wir dann Flaschendrehen nach dem nächsten Song von der Band Peter and Testy Babies mit dem Lied ja, Busy Doing Nothing. We'll be right back. So, jetzt stellt euch mal vor, ich habe das, das Roulette ist, hat sich gedreht und jetzt, ja, stellt euch mal vor. Ja, ich, hallo, war ja letzte Woche schon da, deswegen kennt ihr mich, weil da so viele Leute zugehört haben. Ja. Genau. Ja, Natalia. Neben mir sitzt der Marcel und wir haben gerade als Aufhänger für uns gefunden, dass wir mal in der gleichen Band gespielt haben, aber nicht gleichzeitig. Und auch dieselben Leute kennen, zum Teil. Wie den Rüdi. Und ich bin der Marcel, ich war schon hier, ja. Aber da gab es hier noch keine Video-Live-Übertragung und Punkt. Ja, das vergesse ich auch immer. Ich habe mich nicht richtig geschminkt und so weiter. Tut mir leid. Warte mal, wo ist denn die Kamera? Da oben. Ja, aber, da. Ja, genau. So vielleicht? Ja, sieht gut aus, bist fotogen. Ja, dann kann der Marcel jetzt reden. Ja, genau. Und du aussehen. Ja, mach ich doch. Ja, wir haben beide mal bei The Nopes gespielt, lass mich ran, ja, ne? Richtig. So ist es. Wie war denn dein Nope-Name? Das weiß ich gerade gar nicht. Carlo Nope. Stimmt. Ja. Rumpel Nope. Meinerseits. Rumpel Nope. Ja. Weil du hast Schlagzeug gespielt. Ja. Mhm. Ja, ich kann doch nichts anderes. Und auch das nur in Maßen. Also. Ja, ich habe da Bass gespielt und mach das jetzt ja bei Kommando Petermann wieder. Oh, gute Überleitung. Ich wollte noch kurz fragen, musstest du auch dieses komische Hustensaftzeug da immer trinken? Diese Vic Blau aufgelöst in Korn oder was das war? Das habe ich, glaube ich, einmal trinken müssen, ja, aber da erinnere ich mich nicht mehr so gut dran. Ich habe mich danach auch immer an nichts erinnert. Aber hat dabei gehabt, weil er meinte, wenn er Raucherei einen Hals hat, das ist super Mittel. Hier Wodka mit Vic Blau drin aufgelöst. Als qualitativ guter Sänger, hallo Götz, braucht man sowas natürlich. Ja, es gibt hier auch Leute, die noch kein Schwedenkräuter getrunken haben. Böse Onkels. Gönn ich jetzt. Böse Onkels. Ja, bitte, da oben ist die Flasche, es sind nur noch ein paar Tropfen drin. Fortfreunde, stiller! Genau, bei Fortfreunde, stiller gibt es auch ein. Genau, und da hinten liegen diese Einwegteile, da diese Plastik-Schnapsgläser. Nee, das ist ja bloß die Aufschrift. Das ist selber angesetzt. Glaube ich, ich mache da extra noch ein Etikett oder was. Ich weiß ja, was ich da habe. Selber angesetzt? Ja, klar. Hast du das nicht mal gelernt, irgendwas mit Medien oder so? Ja, klar, da mache ich ja. Ich mit Gestalter auch, und ja, so. Ich habe ja keinen, Drucker. So richtig Schwedenhappen oder wie? Der hat sich draufgesetzt. Ja, genau, ich habe mich reingesetzt. Wer war das denn, der noch keinen Hände, hatte? Reingehalten. Ja, Justus. Also. Ja, und während wir jetzt hier ein lustiges Trinkspiel veranstalten, nachdem das mit dem Flaschendrehen so gut geklappt hat, und wir alle uns gegenseitig schon die Zunge im Hals hatten, bis zum Anschlag, ja, werden wir jetzt noch dieses lustige Lied spielen von Egotronic, die Band der Vollidioten. Also, das ist die Band der Vollidioten. Sie ist uns nationalistisch, hält sich trotzdem nicht zurecht. Auch ihre Fans, scheiß Patrioten. Denk ich an Blut im Boden, wird mir schlecht. So, die Sendung ist in einer halben Stunde vorbei, aber die Party geht weiter. Ja, nachdem das gut geklappt hat hier. So, Mittel. Nee, Sascha nimmt das. Hat das längere Kabel. Genau. Ist das das Schmutzige hier? Naja, das ist das. Ja. Genau. Das ist das andere Schmutzige. Ja. Hast du die Schwedenkräuter mit geschöpft? Ich habe sie ausgesiebt damit. Ich bin mal gespannt, wer jetzt kommt. Keine Ahnung. Ja, das kannst du jetzt nicht die ganze Zeit. Du könntest die Wartezeit überbrücken, wenn du zum Beispiel Ding Dong spielst von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Das könnte ich. Ah, hier. Aber auch sowas bist du auch wieder nicht vorbereitet. Ah. Das ging auf den Tisch. Oje, oje, oje. Da bringt jemand 5 Liter Fass. Sehr schön, sehr oje, schön. Oje, oje, oje. Schon fast Hörspielcharakter. Au, wei, oh, wei. Oje, oje. Hallo. Setz dich. Warum hier, denn? Der Stuhl ist extra für dich frei. Sind die anderen schon durch? Genau, ja, die sind alle schon durch. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, danke. Stell dich mal vor und an die Runde. Ja, ich bin der Georg, wer mich noch nicht kennt, aber ich war ja schon ein paar Mal hier. Hallo Nils. Hallo Georg. Hallo, ja. Hallo, hallo, hallo. Ja. Das kennt man aus anderen Runden so. Was? Achso, selbst. Ja, ich mach's öffentlich. Genau. Okay. Steh dazu. Hast du Becher oder sowas da? Ich hab alles da, ja. Gut. Komplettes Programm. Gut, gut. Du kannst ja direkt aus dem. Ich bin da nicht so. Du kannst ja direkt aus dem Fass saufen. Ja, da schäumt am Anfang zu viel. Oh je. Ja, am besten stellst du in die Küche, die ja 2 Meter weiter von dir ist. Und da kann man das schön in die Spüle laufen lassen. Ja, mach ich. Weil ich habe das ja letztens auf deiner Party gesehen. Kannst du dich damit aus? Oder machst du wieder alles kaputt? Ich stell's nur dahin. Ach so. Ist es auch gekühlt? Nicht ganz. Ach so. Also es war kalt, aber ich habe das heute Morgen ins Auto gepackt, weil ich direkt von der Arbeit her bin. Aber ich glaube, mittlerweile ist es so richtig schön halbwarm, ja. Naja, nicht ganz. Ja. Ist ja auch besser für den Magen, ne? Auf jeden Fall. Mal. In dem Alter. Ja. Ja. So, wir machen Musik, wir machen was von Superfreunde, nur ein Schein. Ja. 1, 2, 3, 4! Habt ihr von dieser Welt gehört? Wenn ja, seid ihr geistig gestört. Superfreunde nennen sich selbst und hätten eine schmalzige Welt. Superfreunde, nur ein Schein. In Wirklichkeit, sehr gemein. Niemand kann den anderen leiden. Hört auf, sie zu beleiden. Jeder, der diese Musik liebt, hört auf, vertraut auf den Trieb. Lasst das Ganze einfach sein. Hört eine Musik, dann wäre fein. Superfreunde, nur ein Schein. In Wirklichkeit, sehr gemein. Niemand kann den anderen leiden. Hört auf, sie zu beleiden. Superfreunde, nur ein Schein. In Wirklichkeit, sehr gemein. Niemand kann den anderen leiden. Hört auf, sie zu beleiden. Superfreunde, nur ein Schein. In Wirklichkeit, sehr gemein. Niemand kann den anderen leiden. Hört auf, sie zu beleiden. Ja, er braucht euch nicht zu früh freuen, die Karaoke-Geschichte ist noch nicht vorbei, gerade eben, weil hier unheimlich viele Superfreunde-Fans da sind, werden wir jetzt ein Karaoke-Lied machen von Superfreunde, allerdings die Leute können den Text, sind textsicher und können den Text auswendig. Adam und Sora. Das ist eine Stimme. Danke, Maria. Danke. Ich würde dich direkt hinter Andrea Berg und der. So, also, Mariella, dich hört man nicht. Solange du nicht in einem Mikrofon redest, hört man dich nicht. Du bist sozusagen nicht hörbar. Atmo-Mikro hier. Ja. Bitteschön, wer möchte singen? Sascha. Ja, er wollte wegen, weil er es kennt. Wer kennst? Du kennst? Justus. Also Justus. Kennst du aus dem Suff, aber das ist jetzt ziemlich gut. Ja, also, ne? Adam, ich hab dich verdrehen irgendwann das Adam, Alphabet, das schaffe ich Adam jetzt aber auch. Adam und Sora, ja. Bitteschön. 1, 2, 3, 4! A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, B, X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, B, X, Y, Z, B, C, D, F, G, A-E-J-K-L-U-P Q-R-S-T-U-V-W X-Y-Z. Absolute Textunsicherheit. Peinlich. So, wir peinlich. Haben jetzt hier live zugeschaltet den Metal-Berten. Hallo. Hey. Warte mal, ich mach mal so. Ja. Moin. Hi. Das ist der Gitarrist von Superfreunde, der jetzt gerade sich zugeschaltet hat über Skype. Hallo. Ja, und jetzt? Hi. Und jetzt? Was sagst du dazu? Hast du gerade mitgekriegt? Also das war gerade eine ganz schön schwache Vorstellung. Ich kann den hören. Ich kann ihn wahrscheinlich über Kopfhörer auch hören. Ne? Das war eine falsche, eine schwache Vorstellung. Ja. Ja, und du hast jetzt was Besseres zu bieten. Äußer dich. Ja. Ja. Das könnte besser. Ja, klar können wir alles. Wir können immer alles besser. Aber wir müssen es nicht. Ich finde, das ist auch kein echter Asozialer, wenn ich mir die Wohnung so angucke hier über Skype. Ja. Der ist ganz schön erwachsen geworden, der Mann. Hat nichts Besseres verdient. Ja, Berten. Wir machen jetzt weiter musikalisch. Darfst du was wünschen? Funkt aus dem Müll raus? Ja, weiß ich nichts. Deshalb spiele ich jetzt ein Lied von. Jo, was spiele ich denn? Von Addicts. Na? So, also der Beweis ist gelungen, nämlich dass so Partys gar nicht funktionieren live. Deshalb jeder, der mir irgendwann mal wieder in den Ohren liegt und sagt, ey, du musst das mal live eine Party übertragen, es funktioniert nicht. So habe ich das Gefühl. Nee, scheiß Konzept. Ja, aber man muss es mal ausprobiert haben. So, man muss ja nüchtern bleiben und so tun. Man könnte ja nicht besoffen ins Radio gehen. Macht nee, ja also nüchtern, das ist ja, das funktioniert ja, also besoffen geht ja immer. Ja, eben. Ja. Aber wir tun ja nur so. Ja, aber wenn mehr Leute als drei im Raum sitzen, dann gibt es halt Parallelgespräche und dann richtig. Ist halt nichts mehr. Ne? Parallelgesellschaften. Mhm. Es gibt da sogar fremdsprachige Ecken hier im Raum. Ja. Vor dem Bett wird Türkisch gesprochen, habe ich gehört. Ja, wahrscheinlich. Und im Bett, wollen wir gar nicht wissen. Und was noch alles, ja, hast du dir eigentlich die Ausweise zeigen lassen? Nein, ich hab's ja nicht. Ich meine, du hast ruckzuck das Ausländeramt da, wenn du so eine Wohnung hier siehst im Internet, ne? Ja. Gucken wir, hier sind 15 Leute. Ja. Das kennt man eigentlich von Einwandererheimen, ne? Sehr schwerwiegendes. Wir werden jetzt, was machen wir jetzt? Wie können wir die Situation noch retten? Ich weiß das nicht, der Zug ist abgefahren. Meinst du? Ja. Ja. Wir haben längst. Noch, ja. Wir haben noch eine Viertelstunde. Aber sie macht es nicht immer. Was? Da hinten mal, meint die türkische Ecke, da wäre was interessant. Mach mal das Mikrofon durch die Reihen. Ja, genau. Die sollen jetzt alle mal was sagen. Die hat. Wo bin ich? Ja, wo bist du? Das ist die gute Frage. Stell die Frage bitte nochmal. Ja, Verdauungsproblemen von Katzen. Ah, okay. Ja, das war jetzt gerade hier ein Privatgespräch über Katzen, die ihren Verdauungsapparat nicht so ganz im Griff haben. Die entweder willkürlich irgendwo noch was stecken haben und das fallen lassen, wo sie gerade laufen, oder mit Absicht das nicht an die richtige Stelle machen, obwohl sie genau wissen, wo die richtige Stelle ist. Nix. Oder drittens ihre Nase permanent im Hintern des Partners haben, der eigentlich der Bruder ist. Aber da beide kastriert sind, ist das ja auch egal, also was sie da jetzt machen. Es ist sehr anal fixiert, was dort mit dieser Katze abgeht. Ich habe mich gerade über Katzen beschwert. Wie kamen wir auf das Katzenthema? Was war das mit denen? Wie kamen wir auf das Katzenthema? Ich habe ein Buch gelesen. Und dann hast du irgendwie gesagt, du liest ein Buch. Ein Buch! Und warst total erstaunt. Ich habe es ja nicht mal gelesen, ich habe es ja nur angeguckt. Und dann irgendwie auf einmal hast du angefangen, von deiner Katze, die komisch kackt, zu erzählen. Was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, aber... Das ist normal. Ich springe sehr stark in den Themen. Das ist nicht unbedingt immer nachvollziehbar. Aber interessant ist, wo du sagst, du hast nicht gelesen, sondern das Buch nur angeguckt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du das eigentlich auch auf den Kopf gehalten, oder? Du kannst vielleicht gar nicht richtig lesen. Jetzt ist es raus. Aber ich habe trotzdem Bücher gerne in der Hand und halte die gern und so. Also und meine Katze hat keine Verdauungsprobleme. Auch Katze. Ja. Okay, nee, das kommt mit dem Alter, weil die sind ein bisschen senil jetzt inzwischen. Die Haaren kotzen, kacken, dass alles so spät ist. Wollt ihr noch mehr wissen? Gib mal die Tablette darüber. Ja. Diese kleine Plastik-Demo. Ich habe auch. Ja. Gut, nächstes Lied bitte. Musik. Ja, Musik von Burning Lady, Wasted Time. Ein absoluter Hit. Hier schreibt im Chat gerade wieder dieser Bommel der schreibt irgendwas, spiel mal was von Marcells alter Band Interozitor. Auch bekannt als der Muschi-Bildschirm. Jetzt frage ich mich aber, wer ist dieser Bommel, ne? Weil der mich ja schon die ganze Zeit irgendwie da, schon die letzten 5 Sendungen irgendwie hier im Chat belästigt. Ah, war das so? Ja, aber er will nicht vorbeikommen, ne? Ich vermute mal, er ist ein hässlicher Mensch. Vielleicht ist sein Gesicht entstellt. Ja, vielleicht, ja. Also ich erinnere mich an einen Bommel, aber... Bei diesem Chat-Roulette, was ist, was du offen hast, ist ja irgendwie... Ja, da kannst du ja jeder Namen aussuchen. Ja, genau. Aber was ist das für ein Typ? Ich habe auch nur der erste Teil. Ein Säufer. Ach nee, sowas kommt man nicht in die Sendung. Nee? Nee, nee. Ist ja gefährlich. Nachher fängt er noch in der während der Sendung an, Bier zu trinken oder was? Nee, sowas geht gar nicht. Kann man den Berten eigentlich auch live zuschalten? Oder ist das ja, der Berten, der hängt halt jetzt hier ja, auf Skype rum, ne? Und glotzblöd. Das sieht ein bisschen so aus, als wäre das Bild eingefroren. Aber sieht so aus, als wäre er eingeschlafen und glotzt auf seinen Penis. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn er pinkeln muss, pinkelt er in seine eigene Wohnung. Ja, aber im Sitzen wenigstens. Ja. Ah, er bewegt sich. Er bewegt sich. Ja. Ich bin gerade beauftragt worden, hier zu der Feierlichkeit jetzt zu zwingt er. Zur Übergebung des Geschenkes. Ja. Zu meinem 44. Geburtstag. Genau, das ist ein Umschlag, da steht nichts drauf. Und wir wissen, dass du ein großer Fußballfan bist. Ah, hier habe ich. Ah, mit Fotos. Ah, oh, geil. Und wir jetzt festgestellt haben, dass er im Fußball der Punk ausgebrochen ist. Ne? Ja, alle geil. Mit Iros und Tattoo und so. Ne? Ja, auf jeden Fall, die Postkarte ist ziemlich geil. Das sind und alle beißen und wichtigen spucken. Menschen drauf. Ja. Von ihrer schönsten Seite. Das ist jetzt aber nicht die Natalie, oder? Da mit dem riesen grünen Iro und der roten Brille. Hallo. Entschuldigung, ich war auch mal Punker. Hallo, ja. Schon lange her. Ja, der Emra hat mich schnitzt. Heute nur noch schlabber Iro. Ja. Ja, vielen Dank. Und das Geschenk packe ich jetzt mal live aus. Musst dazu sagen, das ist irgendwie. Ja, ich kann es in der Kamera machen. Da ist, das sind irgendwelche Fußballer drauf. Ich liebe ja Fußball. Und weil das so aufregend ist, der Sascha und ich, wir haben vorhin festgestellt, dass wir beide eine Band kennen, die die Mars Moles heißt. Ach nee, das ist ja mal geil. Mit, Autokatze. Ach Gott, ja. Ist es geil. Das muss er danach spielen. Ach, aber nee. Es ist erstmal abgelenkt. Ach nee. Ach nee, Wahnsinn. Noch denkt er nämlich, ach, da wäre nee. Was drin. Ja. Ja, der Karton ist schon mal gut. Ja, Wahnsinn. Also, ihr glaubt's nicht, was ich gerade geschenkt bekomme. Es ist ein Canon Teleobjektiv. Ja, wieso? Wir haben es dir doch geschenkt. Wir glauben es nicht. Nee, ich rede gerade mit den Zuhörern. Ach, du redest mit jemand anderem. Mit Zuhörerinnen und Hörern. Wie, das noch? Frag mich schon die ganze Zeit, was machen wir meine hier eigentlich? Meine Fresse. Meine Fresse, ist das geil. Ja, Emre meinte gerade richtig, was so aussieht wie ein Objektiv, ist eine Tasse eigentlich. Ja, wahrscheinlich, eine Tasse. Ja. Nee, also, geil. Ja, Wahnsinn. Ich muss das sofort ausprobieren. Applaus! Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Sowas will ich auch. Wenn man rumspielt, wird's größer. Rein und raus und rein und raus. Ja, da bedanke ich mich mal. Auf jeden Fall das geilste Geschenk, das ich die letzten 20 oder 44 Jahre zum Geburtstag bekommen habe. Also ein Geschenk, wo ich mich wirklich darüber freue. Er meinte Wochen. Nee, Jahren. Wahnsinn. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel Spaß damit, lieber Rüdiger. Ja, danke, danke. Auf die nächsten 44 Jahre Pogo-Radio. Ja. Ja, auf diesen Schreck muss ich jetzt erstmal ein Lied spielen. Ja, unbedingt. Machen wir ja die Mars Moles mit Autokatze an. Ja, nee, das machen wir. Mit Sim ist okay. Nee, ich habe da schon was vorbereitet. Ah, das habe ich gleich. Ah, ja, genau. Midnight Lady, Chris Norman. Wie genau, Chris Norman, Midnight Lady von seiner neuesten Platte hier. Back from the Patienten, ja. So, ihr könnt es mal durchgeben hier, das Tablet, oder könnte jeder irgendwie mit dem Berten da noch irgendwie hier. Ja. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Geschenk. Ich habe wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich was Besseres und Tolleres geschenkt bekommen habe wie heute Abend. Also es ist ein Teleobjektiv für meine Kamera. Und ich bin ja leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Und da ich im Hochhaus wohne und man kann da in alle Wohnungen schauen. Was fotografierst du da so, wollte ich gerade fragen, genau. Ja, genau. Die Nachbarn. Genau, alle Nachbarn. Ich fotografiere überall rein. Ich glaube, das ist aber verboten, ne? Ja, verboten, ne? Weißt du, was verboten ist, ne? Das, da ist man ja irgendwie auch geil drauf. Ja, zum Beispiel ein Mikrofon reinrülpsen ist verboten. Das kostet, was man machen muss, man muss den hast du nicht letztens Schwedenkräuter drin. Ja, den wolltest du mir letztens andrehen und hast es aber vergessen, hast du mir gar keinen gegeben. Du hast wahrscheinlich gar keinen mehr, oder? Guck mal, da drüben ist die Flasche. Gibt bestimmt noch einen Schwedenkräuter. Dann probiere ich den mal. Ja, ja, ich würde mal sagen, wir ziehen uns hier wieder zurück, aus, weil es ist sehr anstrengend alles, Gastgeber zu sein und gleichzeitig Sendung zu machen. Der ist ja fast alle, der Schwedenkräuter. Ja, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Sag, wie er schmeckt. Aus einer Mischung nach Teebaumöl. Ja. Und was? Ich wollte gerade sagen, schmeckt wie ein bisschen, keine Ahnung. Ja. Aber schmeckt, ist gesund. Joa. Ja. Man schmeckt auch, den Alkohol auf jeden Fall nicht. Ist auch gut gegen Warzen. Äußerlich, natürlich. Ach so. Ja, eingenommen, ne? Mhm. Mhm. Ja, ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier sind und allen Leuten, die jetzt hier im Chat noch dabei sind und die ständig irgendwas schreiben. Und und bei punkrockersradio.de bedanke ich mich auch, dass ich im Stream hier diese Sendung übertragen durfte. Und wir machen jetzt weiter mit einer Band. Tschüss zusammen. Tschüss. Ich muss ein bisschen. Ja, sag mal alle Tschüss. Tschüss zusammen. Ich muss ein bisschen national. Tschüss. Ja, genau. Tschüss. Ciao. Ja, wir spielen jetzt noch ein schönes Lied von Aeronauten, denke ich mal, ne? Oder? Keine Einwände. Keine Einwände, ne? Ja, Sexy Welt heißt das Lied. Das ist von der Platte Zu gut für diese Welt. Und das war hier wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 2.7. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich. Tschüss, putzt euch die Zähne, geht ins Bett. Morgen ist wieder ein arbeitsreicher Tag. Und ja, tschüss. Sexualität im Gang. Wir haben keine finanziellen Sorgen, dunkle Leute sprechen uns an. Wir treffen uns in einem Innenlokal. Wir sind wählerisch bei der Partnerwahl. Wir sind jung, schön und dünn. Das ist das Einzige, was zählt. In einer sexy, sexy Stadt. In einer sexy, sexy Welt. Niemand wird nach Haus gelassen, solange wir noch ein sexy Thema haben, zum Beispiel fliegende Untertassen. Doch wir bleiben stumm und greifen schnell in unser Design an CD-Gestell. Die Fernbedienung fix zur Hand und mein Adams angewählt. In einer sexy, sexy Stadt, in einer sexy, sexy Welt. Totschlag überall, extrem schrecklich irgendwie. Wenn die Menschen nur etwas netter wären, vielleicht ein bisschen so wie wir. Wir könnten alles ganz dufte Freunde sein. Wir hätten Verhütungsmittel dabei. Denn wir sind jung, schön und dünn. Das ist das Einzige, was zählt. In einer sexy, sexy Stadt. In einer sexy, sexy Welt. In einer sexy einzige Welt.